Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um WebM general überholt. Widowmaker nach 7 Jahren Abstinenz wieder zurück. Audacity 2 haben wir im Programm, KDE Spark Tablet, WebOS Quellen und Puls Audio. Also eine ganze Menge vollgespickter Themen. Aber wir fangen zunächst natürlich an. Natürlich wie in jeder Folge mit einem allerersten Thema, nämlich WebM general überholt. WebM, ihr habt es vielleicht schon gehört, das ist ein Codec, der von Google eingekauft wurde, beziehungsweise Google hat sich den sogenannten VP8-Codec, Videocodec, eingekauft, mit der Permisse, einen H.264-Alternativ-Codec für ein offenes Web oder für einen offenen Web-Videostandard zu kreieren. Ein Codec, der in alle möglichen Webbrowser integriert werden soll und dann das Videoabspielen von Internetseiten erleichtern soll und nicht mehr über extra Plugins wie zum Beispiel den Flash Player gehen soll. Das Ganze hat Google dann WebM genannt für diesen Videocodec. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die sie mit jetzt initiiert haben, wie zum Beispiel WebP, ein Bildformat, das auch offen sein soll und das dann auch im Internet verwendet werden soll. Wobei ich da bei diesem Bildformat nicht so sehr jetzt ein Problem sehe. Da gibt es halt PNG und JPEG und selbst sogar GIF ist ja mittlerweile lizenzfrei. Das kann man da also durchaus verwenden und gerade, glaube ich, PNG hat große Vorteile gegenüber dem WebP-Format. Aber kommen wir zurück zu dem WebM-Format. Dort gibt es nämlich eine neue, experimentelle, komplett general überholte Version dieses WebM-Formates, wo man ja viele Sachen neu geschrieben hat, viele Sachen über Bord geworfen hat und bereits jetzt eine bis zu 33% höhere Komprimierung, ja, quasi herausbekommt aus einem Video und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Allerdings hat das natürlich auch ein wenig Kosten mit sich gebracht, nämlich viele Komponenten, viele Funktionen wurden einfach entfernt, ersatzlos erst einmal entfernt, um so eben eine schlankere Codebasis zu erzeugen und so natürlich auch eine schlankere Datei zu erzeugen, weil nicht mehr alle Informationen unbedingt in die Datei reingeschrieben werden müssen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Codiermethoden zum Beispiel. So gibt es momentan nur eine einzige Codiermethode, das ist nämlich die Two-Pass-Encoding-Methode mit variabler Bitrate. Das heißt, für die Leute, die eine konstante Bitrate haben wollen, die ein One-Pass-Encoding haben wollen, ne, nada, das gibt es nicht. Das könnt ihr hier bei der experimentellen Version zunächst einmal vergessen. Außerdem hat es auch leider Auswirkungen so ein bisschen auf die Geschwindigkeit der Codierung, weil man ja eher darauf geachtet hat, dass man den Code sehr einfach hält und einfach verständlich hält für den Programmierer und jetzt nicht so sehr auf Speed bedacht war, hat man halt tatsächlich doch noch eine deutlich langsamere Codierungszeit, wenn es darum geht, WebM-Videos mit dieser experimentellen Version zu codieren. Das ist natürlich auch einmal bedingt dadurch, dass man halt Two-Pass-Encoding verwendet, was natürlich deutlich länger braucht als das One-Pass-Encoding. Außerdem hat es natürlich auch einen Grund, weil man zum Beispiel solche Funktionen, wie zum Beispiel die Funktion für das Threading, also das Auslagern eines Codierungsprozesses auf mehrere Prozessoren zum Beispiel, die man mit dem Threading zum Beispiel ermöglicht, da ist das natürlich auch rausgestrichen worden, dieses Threading, weil der Code natürlich ein bisschen, das ist immer was Schwieriges, und sehr was Hochkomplexes, wenn es darum geht, Threading zu machen, für alle Programmierer im Grunde genommen. Und deshalb war mir da auch klar, okay, Threading haben sie wahrscheinlich rausgestrichen, weil das sehr komplex ist und das sehr, sehr viel Arbeit benötigt, damit das vernünftig funktioniert. Das haben sie rausgestrichen, aus dem Grund natürlich dann auch auf Multicore-Prozessoren sieht es halt momentan so aus, dass eben nur ein Kern richtig benutzt wird und eben das Auslagern der Jobs, der Encodierungsjobs im Grunde genommen auf mehrere CPUs momentan noch nicht funktioniert bei dieser experimentellen Version. Neuere Varianten und Erweiterungen sollen auf Basis dieses jetzt zunächst einmal veröffentlichten Basis-Codes im Grunde genommen, dieser verschlankten Codebasis, da soll jetzt eben, sollen sogenannte Experimental Builds sich herauskristallisieren, darauf aufbauen. Das heißt, man nimmt im Grunde genommen eine Funktion, wie zum Beispiel das Threading, und baut die jetzt auf dieser kleinen Codebasis, die man hat, auf und schafft dann eine neue experimentelle Version. Und diese experimentelle Version soll dann ja separat irgendwann mal getestet werden. Gleichzeitig nimmt eine andere Funktion, nimmt wieder diese kleine schlanke Codebasis, also nicht die, die mit dem Threading jetzt irgendwie schon belastet ist im Grunde genommen oder als Erweiterung das Threading hinzugefügt wurde, sondern wieder diese schlanke Codebasis und fügt seine eigene neue Funktion ein. Was weiß ich, konstante Bitrate kodieren oder sowas. Das kommt dann wieder in eine neue experimentelle Build rein, die dann jetzt konstante Bitrate WebM heißt oder sowas, experimentell. Und dann werden sie halt separat voneinander getestet. Und dann soll später, wenn das Ganze dann halt ja, Erfolge gezeigt hat, soll das Ganze dann zusammengebaut werden. Das heißt, dann kommen dann quasi diese Add-ons dann wieder auf die normale Codebasis und dann erst kriegt man dann zum Beispiel Threading und die konstante Bitrate, also diese experimentellen Features auch in ein Bild mit hinein. Das ist, klingt zumindest sehr vernünftig, das ist aber für Programmierer sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man darf ja dann im Grunde genommen diese schlanke Codebasis, die man hat, gar nicht antasten, weil wenn man das machen würde, könnte es dann Probleme geben mit anderen experimentellen Builds. Deshalb muss man da sehr, sehr strikte Regeln zu haben, aber es wird sicherlich nötig sein, dass man diese schlanke Codebasis ein bisschen anpasst. Das wird man sicherlich irgendwann mal merken, deshalb bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob man da nicht eventuell auf dem Holzweg ist. Es ist zumindest ein sehr, sehr offener, ein sehr, sehr ja, einfach zu verstehender Prozess, Entwicklungsprozess. Und er könnte ein bisschen was länger dauern als eventuell ein etwas schnellerer Prozess, wo man viele Funktionen mit einbaut und dann testet und dann optimiert und dann an der Codebasis noch was ändert. Aber natürlich kann dieser Prozess dann zu einer besseren ja, Codebasis im Allgemeinen führen, auch mit diesen ganzen Add-ons. Deshalb sehe ich das auf langfristige Sicht, ist das dann doch schon die beste Variante, um eben die beste Lösung für WebM zu bekommen. Wenn man es jetzt tatsächlich dann auch schafft, wichtige Funktionen wieder rein zu integrieren, wie zum Beispiel das Neuschreiben wegen der Einfachheit, bla bla bla, Threading mit integrieren, wenn man auf Speed achtet, wenn man die Einfachheit weiterhin beibehält und wenn man One-Pass-Encoding reinpackt, wenn man viele verschiedene andere Sachen, die man rausgeworfen hat, wieder reinpackt zur Verbesserung des Bilds, die Reduzierung des Bildrauschens und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt alles wieder mit einbaut, diese ganzen Algorithmen und es schafft, die sehr einfach zu halten, sehr schnell zu halten, dann könnte ich mir vorstellen, dass WebM nicht nur eine Alternative für Webvideos darstellt, die man beispielsweise auf YouTube jetzt schon schauen kann, sondern dass es tatsächlich eventuell auch für Kameras, Videokameras, Digitalkameras, Smartphones oder sowas zu einer echten Alternative werden kann. Gerade wenn wir uns auch die Lizenzsituation zu H264 anschauen, die ja im nächsten, übernächsten oder 2015 dann ausläuft, das Versprechen im Grunde genommen, niemanden mit Lizenzfragen zu belasten, was jetzt den H264-Codec angeht. Da haben sich da die Leute, die eben das Patent für H264 haben, geeinigt darauf, dass sie keine Lizenzkosten bis zum Jahr, ich glaube 2015 war es, bin mir nicht sicher, dann verlangen werden. Aber es kann natürlich dann, ähnlich wie bei dem GIF-Desaster in den 90ern, so kommen, dass sie dann tatsächlich dann ab diesem Jahr dann tatsächlich Lizenzkosten verlangen und dass dann quasi ja, eine ganze Branche ins Wackeln kommt und sich dann umschauen muss nach Alternativen. Und ja, das hat bei GIF dann eher dazu geführt, dass man auf Flash umgestiegen ist, eine andere proprietäre Sache. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt mit der Schaffung eines sehr, sehr guten WebM-Video-Codec-Formates eine offene Alternative dann tatsächlich bis zum Jahre 2015 geschaffen werden kann und dass man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, dann auf WebM umzusteigen. Allerdings, das muss man ganz deutlich sagen, muss man dann natürlich auch darauf setzen, dass eben auch in Sachen Hardware-Support WebM unterstützt wird. Denn das ist eines dieser Knackpunkte, weshalb WebM sich so ja, wirklich in Sachen Hardware bisher noch nicht durchgesetzt hat, weil das liegt ganz einfach daran, weil H264 hat bei den ARM-Socks zum Beispiel den großen Vorteil, dass dort ein Decoder-Chip eingebaut ist, der H264 bereits decoden kann. Also ein Hardware-Chip ist dort eingebaut und das ermöglicht dann natürlich die Möglichkeit, im Grunde genommen sehr, sehr schnell auch Full-HD-Material zu dekodieren und dann auf dem Display darzustellen. Das hat man bei dem WebM momentan noch nicht. Da gibt es halt wenig bis gar nichts, was da vorhanden ist an Dekodiersachen. Da gibt es ein paar experimentelle Sachen, die ich da gesehen habe, aber so richtig fluppt das noch nicht. Und das könnte eventuell auch daran liegen, dass natürlich auch die ganzen Prozesse jetzt für das Dekodieren so ein bisschen etwas komplex sind und eventuell müsste man das dann auch ein bisschen was vereinfachen. Und das kann natürlich auch dahin einhergehen, dass man auch die Enkodieroption so ein bisschen optimiert. Momentan sieht es aber so aus, dass diese generell die experimentelle Build nur die Encoder-Schicht im Grunde genommen verändert, aber nicht die Decoder-Schicht. Das heißt, der Decoder muss momentan noch nicht verändert werden, um eben die Videos mit diesem experimentellen Encoder, die mit dem experimentellen Encoder erstellt worden sind, abzuspielen, sondern man kann es ganz einfach mit diesem Decoder auch dekodieren. Das heißt, da gibt es keine größeren Probleme dabei. In Sachen Bildqualität wird man hier und da eventuell feststellen, okay, da ist diese neue experimentelle Version komprimiert zwar stärker, hat aber ein paar Bildfehlerchen mehr. Es liegt ganz einfach daran, weil halt eben die ganzen Funktionen wie eben Rauschreduzierung, wie Klötzchenbildreduzierung oder was auch immer alles da noch mit eingebaut ist, dass das erst einmal entfernt worden ist und das ist natürlich dann klar, dass dann auch die Bildqualität so ein bisschen nachlässt. Also mich würde mal interessieren, was ihr zu dem Ganzen haltet. Momentan wird ja WebM ganz hoch gepusht von Google, denn auf YouTube kann man ja, wenn man die HTML5-Demo anschaltet, im Grunde genommen jedes neue Video auch oder jedes Video, was jetzt im letzten halben Jahr hochgeladen worden ist, mit Sicherheit im WebM-Format anschauen, falls eben nicht derjenige, der es hochgeladen hat, irgendwie gesagt hat, okay, ich muss jetzt unbedingt Werbung drin haben in meinem Video, es muss der Flashplayer sein. Da gibt es ja einige Werbepartner, die das von Google so einstellen lassen können oder so verlangen können. Und dann gibt es halt auch nur eine Flash-Version zum Anschauen. Aber im Grunde genommen, die Privatvideos, die jetzt ohne Werbung ausgestattet sind, im Groben, die sind alle in WebM verfügbar und können dann tatsächlich auch in einem ja, handelsüblichen HTML5-fähigen Webbrowser, Chromium, Firefox, abgespielt werden, ohne große Probleme. Und übrigens, und das ist auch neu, gibt es jetzt auch den Vollbildmodus, der funktioniert jetzt auch, also für die Leute, die es länger vielleicht nicht ausprobiert haben, auch auf YouTube funktioniert jetzt bei WebM, bei HTML5-Videos der Vollbildmodus, nicht nur im Chromium oder Chrome-Browser, wenn man einfach auf diese Vollbild-Taste drückt im Player, sondern auch im Firefox funktioniert das recht ordentlich und ich glaube sogar, Firefox hat so ein bisschen die bessere Implementierung momentan. Denn dieser Vollbildmodus im Firefox ist tatsächlich ein nativer Vollbildmodus, der halt tatsächlich auch für ganz normale HTML5-Videos gilt, da kann man einfach auf den Vollbildmodus klicken und dann tatsächlich erscheint das Video im Vollbild. Beim Chromium sieht das natürlich ein bisschen anders aus, oder beim Chrome sieht es ein bisschen anders aus, denn dort ist tatsächlich eben das getrickst so ein bisschen, da skaliert man im Grunde genommen das Videofensterchen hoch von YouTube und schaltet dann den Webbrowser in den Vollbildmodus, also F11, wenn man es drückt, dann schaltet ja der Webbrowser in Vollbildmodus. Das ist halt das, was man da macht. Also das ist so ein kleines Update zu WebM und zu HTML5, so im Allgemeinen eventuell für die Leute, die das interessiert. Und ich glaube, jetzt beschäftigen wir uns auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ihr habt es vielleicht gerade eben schon im Hintergrund bei mir pfeifen gehört, so ein Star Trek Pfeifen. Das war eine E-Mail, die angekommen ist, nämlich nicht von Captain Kirk in dem Fall, sondern vom Widowmaker Team. Die melden sich nämlich nach 7 Jahren Abstinenz tatsächlich wieder zurück. Widowmaker, für die, die es nicht kennen, das ist ein Fenstermanager unter Linux und eines der ersten Fenstermanager, der tatsächlich ja so ein bisschen so ein Feeling von einem Desktop aufkommen gelassen hat. Der orientiert sich nämlich sehr, sehr stark an das, was damals Next Step, also die Firma von Steve Jobs, nachdem er von Apple rausgeworfen wurde, in Sachen grafische Oberflächen gemacht hat. Und dieser Widowmaker Fenstermanager hatte ein ja geradezu grandios neues Konzept, denn er hat alle Programme, die es so gab, in eine sogenannte Dock-Leiste reingepackt, die am rechten Bildschirmrand zu finden war. Natürlich ist das jetzt mittlerweile auch verschiebbar nach links, nach unten, nach oben, wo immer man es haben möchte. Auf jeden Fall war diese Dockleiste, die war ausgestattet mit Kacheln im Grunde genommen, also viereckigen Programmsymbolen und auch Programmen. Denn das Besondere dabei war, dass man dort einfach ja, Programmverknüpfungen ablegen konnte, aber auch kleine Mini-Programme, wie zum Beispiel die Lautstärke-Regelung, wie zum Beispiel eine System Tray oder auch ein Musikplayer, den man in so eine Kachel hineinlegen konnte. Viele kommen jetzt natürlich, wenn ich von Kacheln rede und kleinen Programmen, die da drin laufen, auf Windows 8 vielleicht, was wir ja auch in einer der letzten Folgen kurz vorgestellt haben. Und ja, das ist auch ein Konzept eben, was gar nicht mal so neu ist, denn halt Window Maker hat das damals auch schon gehabt und hat das sehr gut weiterentwickelt. Nun gab es seit 7 Jahren, also lasst mich mal nicht lügen, seit 2005 gab es keine neue Version vom Window Maker. Der war also bei Version 0.9.2 quasi stehen geblieben, noch eine meiner Version 0.9.2.5 oder sowas ist er stehen geblieben. Und jetzt gibt es halt seit Anfang des Jahres, jetzt Februar, März, gibt es tatsächlich eine neue Version. Die neue Versionsnummer trägt die Anfangsversion zumindest 0.9.5. X, da gibt es 095.2 und 095.3, glaube ich, mittlerweile schon. Das ist also immer ein Bugfix-Release dieser neuen Version. Und der bietet geradezu ja ein riesen Feature-Update, was man eigentlich nach all diesen Jahren gar nicht mehr erwartet hat. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Grund, da im Zuge von der GNOME 3 Entwicklung und der GNOME 3 Einführung, der Unity Entwicklung und das Abschaffen oder das Abschalten des GNOME 2 so ein bisschen Chaos ausgebrochen ist und jeder sich so ein bisschen umschaut, was gibt es denn noch für Alternativen, hat man jetzt auch den Window Maker wieder aufgegriffen und ein ja, klitzekleines Update rausgefahren, das gleich eine ganze Menge an Features mitbringt, eine ganze Menge an Bugfixes auch mitbringt, aber vor allen Dingen eine ganze Menge an neuen Funktionen mitbringt. Für die, die den Window Manager kennen, gibt es einige Funktionen, die jetzt das Fensterverwalten ein bisschen einfacher machen. Die, die es vielleicht schon kennen von KWin oder Quinn und Compass und wie sie alle heißen, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass man Fenster ja maximiert oben links in die Ecke legen kann. Das heißt, die Fensteranordnung, das kennt ihr ja bei Quinn, bei Windows 8, bei Compass, gibt es die Möglichkeit, ein Fenster einfach an den linken Bildschirmrand zu ziehen und dann wird es halt auf diesen linken Bildschirmrand nur maximiert. Das gleiche geht für den rechten Rand, so kann man Fenster parallel nebeneinander einsortieren. Bei Quinn ist es zumindest so, bei Compass glaube ich mittlerweile auch so, dass man auch oben links in die Ecke ein kleines Fensterchen platzieren kann, so dass man insgesamt, wenn man jede Ecke ein Fensterchen quasi maximiert platziert, man 4 Fensterchen im Überblick bekommt in so einem Tiling-Modus. Und das wird jetzt auch von Window Maker unterstützt. Der hatte vorher auch schon die Möglichkeit eben, dass die Fenster parallel nebeneinander angeordnet werden, 2 Stück. Jetzt kann er das auch mit 4 Stück, dass man also oben links in die Ecke ein Fenster quasi andocken kann. Oben rechts, unten rechts und unten links. Das klappt also wunderbar. Außerdem gibt es auch eine neue Maximiermöglichkeit für ein Fenster, das quasi so weit maximiert, bis ein anderes Fenster tangiert wird. Also bis ein anderes Fenster irgendwie angefasst wird oder berührt wird, dass man es halt nicht überlappt, das andere Fenster. Also eine neue Maximierfähigkeit, die man in den Einstellungen einstellen kann, wenn man ein Fenster maximieren möchte, kann man sagen, maximiere nur bis zur maximal möglichen Größe, ohne dass ein anderes Fenster überlappt wird. Das ist im Grunde genommen die Beschreibung dafür, was jetzt in dem Window Maker mit eingebaut ist. Und ich finde das sehr sinnvoll. Ich meine mich zu erinnern, dass das zumindest Compass und Quinn so nicht mit integriert haben. Und das ist halt ein super Feature, was jetzt in den Window Maker mit eingeflossen ist. Außerdem vielleicht noch ein kleines Feature, eine kleine Ergänzung. Man kann jetzt tatsächlich in den Dialogen, die der Fenstermanager selber mitbringt, Dialogen zum Ausführen von Programmen oder zum Suchen von irgendwelchen Sachen, da kann man tatsächlich jetzt mit der Tab-Completion arbeiten, um halt Sachen, die man vorher zum Beispiel schon eingegeben hat in der History, die dann wieder aufrufen zu können. Sehr, sehr einfach. Das klappt jetzt also auch. Optisch wurde auch etwas aufpoliert, so gibt es halt einen neuen Spring-Effekt, so nennt sich das Ganze zu Deutsch. Wenn man eben in dieser Dockleiste ein Programm anklickt oder ein Programm gerade aktiv wird oder sowas, dann springt das, also diese Kachel springt dann mit dieser Programmkachel für das Programm, springt dann hin und her, also auf und ab oder von links nach rechts so ein bisschen, damit man weiß, okay, dieses Programm macht gerade was. Also das sehr, sehr nett gemacht. Ähnelt natürlich das, was macOS 10 auch schon hat, wenn es so um Notifizierungen gibt in der Dockleiste. Das ist also ganz, ganz ähnlich gemacht. Dann wird auch sehr, sehr viele Leute freuen, die vielleicht diesen neuen Window Maker ausprobieren wollen. Die Generierung von Menüeinträgen funktioniert jetzt dank einer neuen Programmerkennung automatisch. Das heißt, man muss nicht mehr selber sich darum kümmern, die Menüeinträge für das Menü zu kreieren. Das Menü wird aufgerufen beim Window Maker, ähnlich wie bei vielen Fenstermanagern, mit einem Rechtsklick ganz einfach. Und dann kann man sich durch das Menü schlängeln und durchnavigieren. Und dieses Menü kann jetzt eben Programme selbstständig erkennen, die in dem /user/bin-Ordner sich befinden und die werden dann dort auch aufgelistet. Ansonsten gibt es immer noch die kleinen Skripte für Debian und Ubuntu, die einem automatisch ein Menü für eben den Window Maker auch kreieren können. Das klappt also immer noch und auch die alten Skripts, die es da gibt für andere Plattformen, für andere Linux-Distributionen oder BSD-Distributionen, die funktionieren auch immer noch, um so ein Menü zu kreieren. Außerdem werden jetzt auch Konfigurationsneustarts nicht mehr benötigt, da nun per iNotify, eine Technologie, die im Kernel gerade im Grunde genommen sitzt oder auf der Dateisystemebene und dann immer mitteilt, dem Kernel im Grunde genommen mitteilt, hier ist eine neue Datei erstellt worden, sodass er dann weiß, okay, jetzt sende ich ein Signal, eine neue Datei wurde erstellt und alle Programme, die auf diese iNotify-Schnittstelle hören, wissen dann, okay, jetzt wurde hier und da eine neue Datei erstellt, jetzt muss ich mal meinen Dateimanager neu refreshen oder jetzt muss ich mal hier und da eine Aktion ausführen. Und in dem Fall macht das halt der Window Maker jetzt auch, dass eben, wenn die Konfigurationsdatei geändert wird, startet er automatisch neu, sodass diese Konfiguration übernommen werden kann. Das war ja bei damals vor sieben Jahren, war das noch nicht so gang und gäbe, sondern dann war man eher gewohnt, okay, Programm schließen, neu starten oder manuell einfach sagen, ich möchte den Window Maker neu starten. Das muss man jetzt also nicht mehr machen, das wird jetzt automatisch erkannt und auch automatisch gemacht. Außerdem gibt es jetzt auch noch eine Reihe von neuen Shortcuts, also Hotkeys, die man belegen kann, die man so einstellen kann, wie man gerade lustig ist. Zum einen ist dazu hinzugekommen, dass man jetzt das Alt-Tab-Verhalten, beziehungsweise das Command-Tab-Verhalten, jetzt werden viele Leute schon wissen, Command-Tab, das OS-10-Verhalten so ein bisschen emulieren kann. Bei Alt-Tab oder Command-Tab kann man ja bei OS-10 zwischen Programmen wechseln und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit mit Command und dieser kleinen Dachtaste, lasst mich nicht lügen, Accent de Graf heißt das auf Französisch zumindest, diese Taste, also neben der 1 links, neben bei einer deutschen Tastatur, dieses kleine Dach, diese Taste, da kann man dann tatsächlich auch wieder zurückspringen, beziehungsweise in den Fensterschienen hineinspringen, weil bei macOS 10 springt er halt eben zwischen Programmen hin und her mit Alt-Tab oder mit Command-Tab und mit dieser Accent de Graf-Taste springt er dann halt durch die Fensterchen eines Programmes hin und her. Und das kann man jetzt auch simulieren, beziehungsweise das ist jetzt auch möglich in dem neuen Window Maker. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Bugfixes hier und da, was natürlich in Window Maker auch mit eingebaut wurde, gerade was den Umgang mit automatischen Arbeitsflächenwechseln angeht, weil man kann ja auch einstellen, okay, ich möchte, dass dieses Programm XYZ immer auf Desktop 4 gestartet wird und nicht auf Desktop 1. Ich möchte, dass dieses Programm immer auf Desktop 3 gestartet wird, der Webbrowser, und immer im Vollbild läuft. Das kann man alles einstellen und dann kann man auch einstellen, dass automatisch zu diesem Desktop gewechselt wird, wenn zum Beispiel eine Benachrichtigung kommt, was weiß ich, Firefox benachrichtigt einen über einen Download, der zur Verfügung steht, dass er dann automatisch zu diesem Desktop wechselt. Das kann man jetzt ja alles einstellen, das ist also auch mit integriert worden, dass das auch jetzt wunderbar funktioniert und nicht mehr Probleme verursacht. Also insgesamt alles gute und sinnvolle Änderungen, gerade auch für die Leute, die sich gerade nach einem etwas schlichteren, einer etwas einfachen Variante oder einer einfachen Alternative sehnen, ist, glaube ich, Window Maker was sehr, sehr Interessantes, einen Blick zumindest wert. Kann natürlich auch wunderbar mit Tray Icons umgehen, da gibt es, wie gesagt, auch ein kleines Docklet, glaube ich, so heißen die. Also ein kleines eine kleine Kachel für die Dockleiste, wo man einfach so ein Tray-Icon reinpacken kann. Es gibt eine kleine Kachel für die Audio-Lautstärke-Regelung, für den Audio-Player, für diverse Audio-Player gibt es eine Kachel, die dann auf verschiedene Backends zurückgreifen kann. XMMS ist vor allen Dingen immer noch da. XMMS ist der alte Player. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch neuere Sachen gibt, neuere Anbindungen, die man da vielleicht finden kann. Vielleicht auch an XMMS 2 oder sowas. Also das ist hochinteressant. Windowmaker auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich glaube, gerade auch hier seit Version 0.9.2 hat sich eine ganze Menge getan. Wer sich mehr informieren möchte über diesen Windowmaker, der sollte sich mal vielleicht das Video anschauen, was ich gemacht habe in der TechView Podcast Folge 47. Dort habe ich nämlich den Windowmaker gerade noch in Version 0.9.2 vorgestellt. Auch, glaube ich, in der experimentellen Version, die dann ein paar Funktionen mehr hatte, die also schon so quasi halb auf dem Weg zur 0.9.5er Version war. Aber da kann man sich das Ganze zumindest etwas genauer anschauen vom Video her. Ich stelle da sehr, sehr ausführlich das ganze System vor. Außerdem gibt es, und das ist sehr interessant, mit dieser neuen Version 0.9.5 auch eine Debian Live-CD, die zum Download zur Verfügung steht, die schon vorkonfiguriert mit diesem Windowmaker daherkommt und halt in der neuesten Version auch daherkommt und sogar sehr, sehr gut vorkonfiguriert ist. Also ich habe die Live-CD mal eingelegt und war sehr, sehr überrascht. Also man hat quasi die rechte Dockleiste schon voll mit Programmen und Programmverknüpfungen. Da ist zum Beispiel einmal der Firefox und der Thunderbird mit integriert. Nicht die alternativen iStuff und iWeasel, sondern tatsächlich Firefox und Thunderbird sind mit integriert. Aber das ist so schon das höchste Gefühl aller Programme, die da mit integriert ist. Also man hat sehr, sehr viel Freiheit dem Ganzen auch gelassen. Es gibt MUT, was installiert ist. Also MUT, dieser Kommandozeilen-E-Mail-Client, der installiert ist. Man wird auch direkt mit einer Sprachsteuerung oder zumindest mit einer Sprachausgabe begrüßt. Und es gibt eine Anzeige für E-Mails, die eben über MUT funktioniert. Wenn man MUT also eingerichtet hat, kriegt man direkt in dem Dock angezeigt, ja, es gibt hier neue E-Mails. Sehr, sehr schön hübsch animiert auch, und dann gibt es natürlich die Lautstärkeregelung ist drin, es gibt auch die Traybar oder das Tray-Docklet ist mit eingebaut und dort sind schon einige Programme gestartet, Passet Lite, glaube ich, ist gestartet, also die Verwaltung der Zwischenablage, WICD ist mit integriert, das heißt auch ein Netzwerkmanager ist mit integriert, ein sehr, sehr leichtgewichtiger Netzwerkmanager ist mit integriert, Lautstärkeregelung, XFCE4 Power Manager ist mit an Bord, sodass man auch auf Laptops das Ganze sehr, sehr gut benutzen kann. Ein paar andere Programmchen sind auch mit an Bord, ich glaube GIMP ist auch drinnen, ansonsten Textverarbeitung ist mit drin, GNU Emacs in dem Fall. Also VI-Liebhaber müssten vielleicht Vim nachinstallieren. Dann gibt es noch hier und da ein sehr, sehr toll angepasstes Theme für GTK, weil die meisten Programme, die da mitgeliefert sind, sind GTK-Programme. Das heißt, man kann da tatsächlich auch wunderbar also dieses Look and Feel vom Windowmaker zur damaligen Zeit oder von Next Step wird da so nachempfunden, auch in diesem GTK-Look. Ich glaube, VLC ist auch mit dabei. Zumindest ein Videoplayer mit dabei, welcher es genau jetzt ist, M-Player oder VLC, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber es ist auf jeden Fall also zumindest als Basis schon mal als Grundlage, wenn man ein System aufsetzen möchte mit seinen eigenen Programmen, ist das schon sehr, sehr gut vorkonfiguriert und man kann da auch noch eine ganze Menge an anderen Sachen finden, die man dann konfigurieren kann. Das ist auch eines der guten Sachen. Es ist tatsächlich ein richtiges Konfigurationszentrum im Menü versteckt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, mit einfachster Art und Weise, mit ja, simplen Bash-Scripts, die da im Grunde genommen ablaufen, Autostart-Einträge einzustellen und auszustellen. So kann man sagen, okay, ich möchte jetzt die WCD nicht im Autostart haben, sondern ich habe hier meine eigene if-config oder sowas geschrieben in der Konfigurationsdatei, die dann ausgeführt werden soll und kann die dann einfach in den Autostart reinschieben. Das klappt also alles sehr, sehr einfach und man muss da mit wenigen Mausklicks einfach nur im Menü einfach was anklicken, was also sehr, sehr einfach gestaltet ist. Ich glaube, eine der besten Einstiegsmöglichkeiten in den Windowmaker ist tatsächlich diese Live-CD. Deshalb empfehle ich euch alle, diese Live-CD mal anzuschauen und dann mal so ein bisschen einzutauchen in die Welt des Windowmakers, in die Welt von Next Step so ein bisschen und damit so ein bisschen was Spaß zu haben. Natürlich werde ich das Ganze auch verlinken, so dass ihr dann auch dazu was finden könnt und euch das herunterladen könnt. Ja, jetzt haben wir quasi die zwei größten Themen abgearbeitet. Jetzt kommen aber noch ein paar kleinere Themen, die ich hier auch vorbereitet habe. Zum einen ist das Audacity 2. Ja, ihr habt richtig gehört, Audacity 2 ist erschienen und der bringt im Gegensatz zu seiner letzten Stable-Version, das ist nämlich 1.2.6, eine ganze Menge an neuen Features mit. Allerdings, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die meisten Linux-Distributionen, selbst Debian Stable, verwendet, glaube ich, momentan Version 1.3.14 oder eine 1.3.10er-Version. also 10x-Version sowas. Und das ist tatsächlich im Vergleich zu der Audacity Version 2 kein großer Sprung, der da gemacht worden ist, sondern es wurden hier und da ein paar Bugfixes erstellt. Also insgesamt hat sich gegenüber eben dieser letzten Beta-Version 1.3, die ja, glaube ich, auch schon seit Jahren in der Beta-Phase, in der 1.3er-Beta-Phase war, hat sich in der 2er-Version wenig getan. Das heißt, die Leute, die jetzt schon mit Audacity 1.3 sehr stark zurechtgekommen sind, kommen auch mit Audacity 2 sehr stark und gut zurecht. Ein bisschen was, irritiert war ich dann doch über die Versionsnummer 2.0. Ich hätte gedacht, ja, vielleicht 1.4 oder sowas hätte man es nennen können. Dann hätte ich gesagt, okay, dann hätte das die 1.3er-Beta-Phase Phase 1 mit 1.3.14 oder sowas hätte dann vielleicht Sinn gemacht, aber jetzt das ganze 2.0 zu nennen, ist doch schon ein bisschen was übertrieben, weil so große neue Features gibt es halt hier nicht und gab es halt auch nicht in der Vergangenheit. Und da müssen wir erstmal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man das User Interface mal komplett überarbeitet, denn es hat immer noch eben irgendwie das Gefühl, dass es komplett altbacken wirkt und dass einige Funktionen halt nicht so funktionieren, wie man es von neueren Audioeditoren so her kennt. Gerade weil ja Audacity auch an, an den Amateurbereich, an den Privatkundenbereich gedacht ist, an den Heimanwenderbereich gedacht ist, sollte man eventuell da was machen, was tun. Ansonsten ist natürlich klar, es hat da den Nachteil so ein bisschen für Neueinsteiger, die müssen sich reinarbeiten, aber für die Leute, die jahrelang damit gearbeitet haben, ihr werdet die Funktionen alle da finden, wo sie halt auch vorher zu finden waren. Also da gibt es halt keine Probleme mit. Das also eine der neuen Nachrichten, Audacity in Version 2 erschienen. Es gab aber auch eine ganze Menge weiterer Sachen, die halt in einer neuen Version erschienen sind, wie zum Beispiel Pulse Audio 2.0. Sollte zumindest jetzt erschienen sein, vielleicht auch nicht ganz, vielleicht wird es auch erst nächste Woche erscheinen. Zumindest ist das Release sehr, sehr nah, so berichtet zumindest Phoronix, dass jetzt die Version 2.0 erscheinen soll. Und man hat damit auch im Zuge, ähnlich wie beim Firefox, auch die Versionierung so ein bisschen geändert, weil ihr werdet euch erinnern, Pulse Audio waren die nicht lange Zeit mit Version 0.9 unterwegs, ja, ganz recht, und haben dann erst vor kurzem tatsächlich Version 1 herausgebracht. Und auch schon die ersten Bugfix-Releases, 1.0.1, glaube ich, oder 1.1, rausgegeben. Und jetzt ist tatsächlich schon 2.0 in der Mache und wird ja einige Veränderungen mit sich bringen, aber nicht ganz so grandiose Veränderungen, wie man das halt so erwartet, sondern es wird halt im Grunde genommen ein neueres, etwas größeres Bugfix-Release sein, das einige neue Funktionen mitbringt. Und tatsächlich hat man jetzt auch eben dieses Firefox-Entwicklungsmodell oder Chromium-Entwicklungsmodell übernommen und will jetzt tatsächlich fast monatlich oder fast zweimonatlich in so einem Zyklus will man neue Versionen rausbringen. Also anstatt einer Minor-Release will man tatsächlich dann eine Major-Release machen. Das heißt, nach der 2.0 kommt jetzt natürlich dann keine 2.2 oder 2.1er-Version, sondern eine 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 und so weiter und so fort. Ob das so wirklich... ist nicht richtig mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch beim Firefox halte ich das nicht so für so dolle. Chromium hat die ganze Sache eingeführt, aber ob das zumindest ganz großflächig eingeführt, sagen wir mal so, und prominent eingeführt, ob das tatsächlich so genial ist, das so weiterzumachen, müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt gerne auch was zu den Features sagen, aber die Phoronix-Webseite ist momentan down. Ich hoffe, dass sie dann bis zum Release des Podcasts wieder up ist, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Auf jeden Fall werde ich das Ganze auch verlinken. Dann gibt es was Interessantes für die Leute, die sich interessieren für das KDE Spark Tablet. Dort gab es nämlich einen kleinen Rechtsstreit um den Namen Spark. Und aus dem Grunde musste jetzt nach der CeBIT, im Grunde genommen, wo immer noch vom Spark-Tablet geredet wurde, musste jetzt die Notbremse gezogen werden und erstmal alles auf Halt gesetzt werden, auch was die Entwicklung angeht von diesem Tablet und halt auch die Verkaufsmaschinerie und das Marketing. Und es musste ein neuer Name gefunden werden und dieser neue Name, den man gefunden hat, heißt jetzt Vivaldi. Vivaldi ist eine kleine Anspielung eventuell auf irgendeinen berühmten Maler, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Anspielung, sicherlich auf eine berühmte Persönlichkeit wieder. Und dieser Name, da kann man von ausgehen, ist jetzt rechtlich nicht irgendwie bedenklich. Das heißt, leider musste man sich von diesem ja doch relativ guten Namen Spark, so fand ich jedenfalls, ein bisschen was trennen. Und jetzt ist man zu Vivaldi, einem etwas komischen Namen, übergegangen. Hoffentlich wird das nicht so ein bisschen die Popularität des Tablets schmälern. Es ist zumindest ein hochinteressantes Tablet. Offene, fast offene Hardware auf komplett offener Softwarebasis auszuliefern, ein Tablet, ein komplett offenes Tablet, wie man es vom N900, vom Nokia, vom einzigen offenen, neben dem OpenMoko, was es vorher auch schon gab, den einzigen offenen modernen Smartphone-Betriebssystem oder Smartphone-Gerät gibt. Das versucht man so ein bisschen auch mit diesem KDE Vivaldi-Tablet jetzt durchzuführen. Und ich glaube, das ist das Hochinteressante dabei, dass man halt eben auch andere Betriebssysteme draufklatschen kann, man seine eigenen Programme ohne Routen, ohne irgendwelches Zutun draufklatschen kann, man ein Terminal ausführen kann und Vim und Emacs und was der weiß der Geier noch ausführen kann und ausprobieren kann. Wo wir gerade jetzt schon bei Open Source oder bei Free Software waren, so gibt es was Interessantes für die Leute, die es vielleicht nicht mehr erwartet haben, nämlich die WebOS-Quellen. Also der Quellcode für Version 3.0.5 ist jetzt teilweise erschienen. Das heißt, nicht der gesamte Quellcode ist erschienen von der 3.0.5er-Version, aber der Großteil dieser WebOS 3.0.5er-Version, das ist übrigens die Version, die auf dem HP Touchpad ausgeliefert wurde, die ist jetzt tatsächlich auch erschienen. Und man kann sich das Ganze anschauen, man kann darauf aufbauend natürlich dann vielleicht Patches schreiben, die vielleicht auch für die Smartphones gedacht sind. Da meldet sich hier einer, der so ein kleines Smartphone mit noch WebOS 2.1, glaube ich, ist es, drauf hat. Und ja, ich würde mir da wünschen, dass natürlich dadurch, dass jetzt diese WebOS-Quellen teilweise offen sind, auch das Homebrewing so ein bisschen, also WebOS Nations ist ja da bekannt als ganz große Homebrewing-Group, dass die so ein bisschen mehr Updates, vielleicht auch inoffizielle Updates für das HP Touchpad rausgeben zum einen, aber dann eventuell auch halt eben auch ein bisschen was an Updates rausbringen für eben die Smartphones, die ja immer noch im Umlauf sind. Und die vor allen Dingen sehr, sehr günstig zu kriegen sind, auch verstärkt sehr, sehr günstig zu kriegen sind und gar nicht mal so schlecht in Sachen Leistung sind. In Sachen Software natürlich, da kann man noch ein bisschen was hier und da, muss man halt Homebrewing-Software anschalten im Grunde genommen. Man muss Preware installieren, damit man auch die vernünftigen Apps alle bekommt. Aber ansonsten kann man damit sehr, sehr gut arbeiten. Also mich freut es, dass jetzt auch tatsächlich so ein bisschen noch vor der Ankündigung, es war ja angekündigt, glaube ich, erst im September oder sowas, dann die komplett das Open Web OS 1.0 vorzustellen, also ein komplett offenes Web OS System vorzustellen, dass jetzt tatsächlich schon die Quellen rausgekommen sind, zum Großteil eben für die Version 3.0.5. Ich glaube, das ist eine hochspannende Sache. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal, wenn man Programmierer ist in dem Bereich, mal anschauen. Das könnte eventuell spannend werden, eventuell auch in der Zukunft spannend werden, eine offene neue Plattform für eben Tablet- und Smartphone-Systeme könnte doch sehr, sehr interessant sein. Ja, ich glaube, jetzt sind wir quasi durch mit allen Technikthemen so ein bisschen. Es gibt noch ein kleines Thema, was ich so ganz kurz am Rande noch erwähnen wollte, nämlich, ihr habt es vielleicht gehört, das sogenannte Leistungsschutzrecht, eine neue Form des Urheberrechts, wurde so ein bisschen vom Springer Verlag eingefordert und die Bundesregierung ist natürlich, wenn der Springer Verlag Hü sagt, haben die natürlich direkt hopp gemacht und haben tatsächlich dieses Leistungsschutzrecht jetzt eingeführt, was natürlich kompletter Humbug ist, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Da werden für Zitate aus der Bild-Zeitung oder aus anderen Zeitungen werden dann quasi Tantiemen verlangt. Das heißt, man will tatsächlich daran verdienen, dass man Zitate aus der Zeitung benutzt oder aus Online-Zeitschriften oder wenn man sogar nur die Überschrift irgendwie verlinkt. Stellt euch mal vor, Google News, die machen das ja tagtäglich, wenn man da raufschaut, von verschiedenen Webseiten, von verschiedenen Anbietern die neuesten Nachrichten irgendwie zusammenzutragen. Und diese Anbieter verlangen jetzt Geld dafür, dass man eben die Überschriften da verlinkt oder da reinschreibt oder kleine Kurzzitate drin hat. Die sollten eigentlich froh sein, dass es sowas wie Google News, wie Yahoo oder sowas überhaupt gibt, die eben Nachrichten zentral auf ihrer Plattform anbieten zu diesen verschiedenen Anbietern, dann auch linken und nicht dann irgendwie meckern, ja, wir wollen daran jetzt auch noch verdienen. Also das halte ich für kompletten Humbug und da müssen wir mal schauen, wie sich das so jetzt weiterentwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz große Proteste gibt, vor allen Dingen in der Bloggerwelt, weil die Blogosphäre, wenn wir uns mal anschauen, die meisten Blogger verdienen kein Geld damit, was sie dann verlinken oder sowas. Und wenn ich mir dann vorstelle, ein Blog wie netzpolitik.org, der jetzt, glaube ich, dann auch zumindest sehr bekannt ist und dadurch vielleicht auch ein bisschen was mehr an Einnahmen hat, der könnte sich es auch nicht leisten dafür, dass er dann jetzt ein Kurzzitat von Spiegel oder sowas mit einbaut, oder von Bild.de mit einbaut, dass er dann jetzt dann Tantiemen bezahlen muss dafür, dass er das Zitat Art eingebaut hat. Das halte ich dann doch schon für sehr, sehr, sehr bedenklich. Und das könnte tatsächlich die Blogosphäre, also die Blogwelt, die Welt der Blogger so ein bisschen ins Wanken bringen, so ein bisschen zumindest aufrütteln. Und es sollte uns zumindest aufrütteln, dagegen zu protestieren und mal zu sagen, ja, spinnt ihr denn wirklich, wie könnt ihr das überhaupt einfügen? Hört doch nicht immer auf die blöde Wirtschaft oder jetzt die kurzen, die Pressechefs von Springer und Co., die natürlich mit allen Mitteln versuchen, irgendwie Kohle zu verdienen. Und da ist denen natürlich auch so ein Mittelrecht, was im Grunde genommen kompletter Unsinn ist. Ja, das gibt natürlich noch eine ganze Menge von anderen Sachen, die man jetzt dazu erwähnen könnte. Und ja, das ist halt das, womit ich dann aufhören möchte, ist im Grunde genommen ein Zitat wieder meiner Schwester. Das passt nämlich immer, was sie gesagt hat, ob zu Windows 8, da hat es ursprünglich mal gesagt, aber das passt zu diesem Thema auch ganz, ganz besonders. Ist das dumm oder ist das dumm? Ja. Und ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet wieder Spaß daran, an den neuesten Technik-Themen dieser Woche. Und das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ja, kleines Outtake. Ich habe natürlich diesen Foronix-Artikel-Link jetzt noch nicht aufbekommen. Foronix scheint down zu sein, tatsächlich. Ich komme jedenfalls nicht drauf. Hochinteressant, sonst hätte ich euch erzählen können, was es bei Pulse Audio 2 alles gab. Aber ich bin ja sehr spontan, auch in dieser diesem Outtake. Deshalb suche ich ganz, ganz, ganz schnell. Ach, das ist auch wieder der Foronix-Artikel. Pulse Audio 2.0 bei Google. Aber es scheint, als ob alle nur auf den Foronix-Artikel verweisen, der momentan down ist. Sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall gab es da, glaube ich, einen neuen Sync, der mit eingeführt worden ist. Also neues Out-Sync oder, Input-Sync, was da eingeführt worden ist. Und ein neuer Rauschunterdrückungs- oder Echo-Filter, der mit eingeführt worden ist. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist mir jetzt so eingefallen, nachdem ich nochmal so rumscrolle. Aber ich finde leider, die Webseite ist also momentan down. Hoffentlich ist sie morgen wieder ab, damit wir dann, damit ihr euch das natürlich dann auch durchlesen könnt. Jo, ansonsten habe ich vermehrt auch immer wieder E-Mails bekommen von Leuten, die meinten, bring doch mal endlich wieder die neuen Sounds mit rein. Also ich will wieder neue Sounds, solche Sachen wie... Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Ja, und ich habe die Merkel beim Wort genommen und habe gesagt, okay, das werde ich jetzt wieder verstärkt machen. Ich bin quasi drauf und dran und dabei, mir in QML so einen ganz, ganz schlichten, einfachen, Hot-Button oder das, was der Raab auf seinem Tisch hat, diese Buttons, dieses so ein Soundboard zu bauen im Grunde genommen, wo ich dann diese verschiedenen Sounds ablege und dann kann ich die anklicken. Das würde dann zum einen natürlich das Ganze vereinfachen, weil dann müsste ich das Ganze nicht an meinem Studio-PC machen, sondern könnte das jetzt auch in Notfällen, so wie jetzt zum Beispiel, wo mein Studio-PC eingepackt ist, könnte ich das jetzt auch auf diesem ganz normalen PC machen. Falls ihr da Sounds habt, die ich noch nicht habe, könnt ihr mir natürlich einen Link oder mir, wenn die Sounds klein sind, auch direkt zuschicken, die ich dann in dieses Soundboard mit einbauen soll. Also eine kleine Aktion, falls ihr da Bock habt. Und ja, das war's für das Outtake.